Deutschlandfunk, Studiozeit. Das nun folgende Hörspiel ist eine Autorenproduktion aus Österreich. Das Stück, das durch seine dokumentarische Form besticht, war nominiert für den Hörspielpreis der Akademie der Künste 2007 in Berlin. Februar 1997, Ostseeküste, Lettland. Peter Kross erreicht im dichten Schneegestöber die Küstenstraße an der Ostsee. Auf der verwehten Fahrbahn kommt er mit seinem Volvo nur langsam voran. So, jetzt wird's spannend. Sorry. Ah, you speak English? Nein. Ich suche Radioteleskop. Radioteleskop Irbene. Ah, Irbene. Das ist der Verdeckte. No. Ja. Da. So, Kilometer 40, no? 40. 40. Kilometer, da. 40 Kilometer. Oh. Thank you very much. Thank you. Du hast da Brot für Englisch und für Französisch. Du riechst. Die Zone von Werner Peschko. Erste Station, das Radioteleskop. Wir haben davon zwei Zeugen, bei denen sich der Kurs nach dem Weg erkundigt hat. Genau. Die ganze Küstenregion ist doch heute ein sehr einsamer Gegend, vor allem im Winter. Okay, gut, also dann nehmen wir das. Oberst Georgij Ledins ist der Vorsitzende der Irbene Untersuchungskommission. Er wohnte hier in Riga im Hotel Latvia. Am 7. Februar hat er sich gegen 8 Uhr morgens seinen Leihwagen abgeholt. Einen dunklen blauen Volvo. Vom Riga ist er dann über die Küstenstraße direkt zum Radioteleskop gefahren. Starke Bewölkung, minus 12 Grad, Westwind mit stellenweise starken Schneeverwehungen. So dokumentiert der Bericht der Irbene Untersuchungskommission die Wetterverhältnisse für den 7. Februar 1997. Entlang der felsigen Ostseeküste stauen sich Eisplatten kilometerweit ins Meer. Kurz vor dem Radioteleskop verlässt Peter Kross die Küstenstraße und biegt in einen Forstweg ab. Nach kurzer Fahrt durch den Wald erreicht er die aufgelassene russische Kaserne. In einer der heruntergekommenen Lagerhallen stellt er den dunkelblauen Volvo ab. Kross nimmt seinen Rucksack aus dem Kofferraum und geht zu Fuß weiter. Von der alten Kaserne sind es nur knapp 800 Meter durch den verschneiten Wald bis zum Radioteleskop. Die Antenne liegt jetzt direkt vor mir. Sie ist riesengroß, unglaublich. Ich muss einmal ein Foto machen. Rundherum sind Bunkeranlagen. Ich habe mein Fotoapparat vergessen. Na, hier ist er. Ist unglaublich. Es ist so groß wie ein, ich schätze, ein zehnstöckiges Haus. Und obendrauf diese riesige Schüssel. Ach Gott. Der Krieg. Ich war im Krieg bei einer Abhöreinheit. Das waren damals natürlich ziemlich einfache Anlagen im Vergleich zu diesem Radioteleskop. Das war eine der besten Abhöranlagen des Sowjets. Seit die Russen abgezogen sind, untersteht dieses Radioteleskop der Universität für Forschungszwecke. Das Radioteleskop Irbene wurde während der sowjetischen Besatzung in den 1980er Jahren gebaut und ist in einem schlechten baulichen Zustand. Über die Wintermonate gibt es in dem schwer beheizbaren Gebäude nur einen Aufsichtsdienst. Meistens sind es Astrophysikstudenten aus der 30 Kilometer entfernten Universität Ventspils. Am 7. Februar wird die Anlage von der 26-jährigen Lubov Makarenka bewacht. Es schaut total verlassen aus. Also das wird mich sehr wundern, wenn da irgendjemand da ist. Doch, da steht ein Auto. Hello. I'm there. I'm from Austria. Ja. Yeah. You speak English? No. No. Is a professor here? No. No? Ventspils, professor. In Ventspils? Peter Kross gibt vor, ein Kollege von Professor Shiri Bajew zu sein. Doch Bajew, der Direktor des Radioteleskops, befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Universität Ventspils. Lubov Makarenka vertraut dem Fremden und bittet ihn in das Gebäude. Hätte die Studentin den Besucher abweisen sollen? Hätte man Peter Kross überhaupt von seinem Vorhaben abhalten können? Dazu der Direktor des Radioteleskops, Professor Shiri Bajew. No, Peter Kross, unfortunately, not this man. But this is a very special question and I would not like to... Nicht Peter Kross, nicht diesen Mann. Aber das ist eine schwierige Frage und eine theoretische. Vielmehr interessiert mich, warum Kross mehr über das Radioteleskop wusste als wir alle zusammen. Woher? Ich bin der Überzeugung, dass der Schlüssel zu dieser seltsamen Geschichte in der Vergangenheit liegt. Die ganze Anlage ist von den Russen gebaut worden. Und keiner weiß genau warum. The whole site was built by the Russians and nobody knows precisely why they built it, because it was a military object, one of the most important military bases on territory of Latvia. Es war ein militärisches Objekt, eine der wichtigsten Militärbasen in Lettland. Rund um das Radioteleskop haben die Russen ein riesiges Militärsperrgebiet errichtet. Weshalb? Auch auf diese Frage gibt der Untersuchungsbericht keine klare Antwort. Ebenso wenig auf die Frage, warum die Russen neben dem Teleskop eine Kaserne für 2000 Soldaten gebaut haben. Was die Russen hier 30 Jahre lang wirklich gemacht haben, darüber wissen wir heute nichts. Wir haben nur Informationen über die letzte Dekade, wo sie das Radioteleskop hauptsächlich zur Spionage benutzt haben. Sie haben damit die Satellitenkommunikation zwischen der USA und Europa abgehört. What they were doing since 30 years, we have no information, we have information only about the last decade. It was mainly used for radio spying. They were listening and registering the telecommunication transmissions between United States and Europe, transmitted by satellites. Okay. Ruski Apparat? Mm-hmm. Ja, hier sieht man. Hier sieht man Slow-Mo. Kross bittet die Studentin, ihm das Gebäude zu zeigen. Er interessiert sich besonders für die alte russische Steueranlage aus den 1970er Jahren im Kontrollraum. Penibel fotografiert er die einzelnen Geräte, bevor ihn die Studentin zur Teleskopschüssel hinaufbegleitet. Thank you. Eine schmale eiserne Wendeltreppe führt durch das kegelartige Gebäude nach oben. Wow. Mit jedem Stockwerk wird das Gebäude schmäler. Ab der 6. Etage führt eine Leiter durch einen engen, 12 Meter hohen, senkrechten Metallschacht. Im letzten Stockwerk befindet sich das sogenannte Uhrwerk mit bis zu 2 Meter großen Zahnrädern. Mit ihrer Hilfe kann die tonnenschwere stählerne Teleskopschüssel in alle Richtungen gedreht werden. Der Lockmechanismus. Very big in the Europe. Biggest in Europe. Mm-hmm. Mm-hmm. Durch eine schmale Tür gelangt man ins Freie auf eine Stahlplattform. Okay, so I go up. This is very high here. Hoch über den verschneiten Baumkronen kann man dann noch weiter über ausgesetzte Eisenleitern bis zur Teleskopschüssel hinaufsteigen. Ich glaube, jetzt bin ich am höchsten Punkt. Es ist schon so eng hier. Das Eisen ist so kalt, dass ich immer ein bisschen bicken bleibe. Ich schätze, es hat ungefähr minus 10 Grad. Okay. Ja, man muss absolut schwindelfrei sein. Im Winter. Ist dort eben wegen dem Wind und der Vereisenung noch gefährlicher. Bedacruz hat er noch dazu keine Handschuhe an. Wegen seiner Fingerabdrücke wissen wir zwar genau, wo er war, aber wir wissen nicht, was er dort oben gemacht hat. Auf diese Frage kann Ihnen auch der Untersuchungsbericht keine Antwort geben. Oberst Georgij Ledins, dem Vorsitzenden der Untersuchungskommission, wird von den Medien vorgeworfen, im Fall Irbene Informationen zurückzuhalten. Dieser Meinung ist auch Dr. Tamara Davidov. Sie war im September 1994, nach dem Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen, eine der ersten lettischen Zivilpersonen, die das Radioteleskop betreten hat. Where should I start? 1991. When Russian military forces left Latvia and also Irbene, they had a closed military area around Irbene, so nobody knew about it. We had no idea that there's such an object as a radio antenna. So it was a big surprise for everybody. And, 1991 verließen die russischen Truppen Lettland. Sie hatten rund um das Radioteleskop ein großes Militärsperrgebiet errichtet. Deshalb wusste niemand von dieser riesigen Anlage. Es war wirklich eine große Überraschung für alle. Das gesamte Militärsperrgebiet wurde zunächst von der lettischen Armee übernommen. Das Radioteleskop haben sie nach wenigen Wochen der Universität Ventspils zu Forschungszwecken überlassen. Wir haben auch sehr schnell gewusst, warum. Die Russen haben im Gebäude alles zerstört. Es war total verwüstet, als wir das erste Mal dort waren. As well, yeah, they cut wires, that's I know for sure, and put nails in wires, poured some acid over engines, things like that. They took away what they could take away, and mostly the documentation part, because sie haben Kabel zerschnitten und Nägel hineingeschlagen. Sie haben Säure über die Instrumente geschüttet und haben fortgetragen, was sie konnten. Vor allem die Pläne und die Dokumentation. Wir haben 3 Jahre lang gearbeitet, natürlich kostenlos, um alles wieder halbwegs herzustellen. Wir haben hunderte Kabel erneuert und ausgetauscht. Aber wir hatten keine Ahnung, was die Russen hier vorher jahrelang gemacht haben. Und damit bin ich bei Peter Kross. Er wusste alles. Nur mit diesem Wissen konnte er so gezielt vorgehen. Ich habe keine Ahnung, wie er an diese Informationen gekommen ist. Sicher nicht offiziell. Denn soweit ich weiß, ist das Radioteleskop in Russland noch heute geheim. Die Leute, die hier gearbeitet oder das Teleskop gebaut haben, dürfen darüber nicht sprechen. This antenna is still secret in Russia. So those people who worked or built the antenna, they still can't talk about it openly. Ah, oh, yeah, that's nice. Samstag, 7. Februar, 13.30 Uhr. Okay. Yeah, here's everything. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you very much. Please. For showing me everything. Goodbye. Goodbye. Thank you. Peter Kross verabschiedet sich von Lubow Makarenka. Die Studentin beobachtet ihn noch, wie er durch den tiefen Schnee bis zur Forststraße stapft. Dann packt sie ihre Sachen in den Geländewagen. Ihr Aufsichtsdienst endet samstags um 14 Uhr. Am Sonntag ist das Radioteleskop nicht besetzt. Montag, 9. Februar, 8 Uhr. Lubow Makarenka kommt zum Radioteleskop zurück. Als die Studentin die massive Eisentüre aufsperren möchte, bemerkt sie Spuren eines Einbruchs. Beide Schlösser sind aufgebrochen. Da das Radioteleskop dem lettischen Militärkommando unterstellt ist, ruft sie sofort beim Militärposten Ventspils an. Militärkommissar Juris Tilberg ist eine Stunde später vor Ort und macht eine ungewöhnliche Entdeckung. Der Einbrecher hat nichts gestohlen. Er war ausschließlich am Keller des Gebäudes interessiert. Hallo? Da das Radioteleskop direkt auf dem felsigen Untergrund gebaut wurde, besteht der Keller nur aus einem einzigen, ca. 30 Quadratmeter großen Raum, der wegen der Feuchtigkeit nicht benutzt wird. Eine Wand des Kellerraumes ist mit großen Eisenplatten verkleidet. Doch zwei dieser Platten wurden abmontiert und liegen am Boden. Direkt hinter den abmontierten Eisenplatten führt ein schmaler Gang hinunter in den Fels. An den Wänden sind russische Schriftzeichen zu erkennen. Mit der Entdeckung des Geheimgangs steht für Militärkommissar Tilberg fest, dass es sich hier um einen Spionagefall handelt. Er folgt dem Gang etwa 200 Meter und stößt auf ein großes Gewölbe. Schienen sind im Betonboden zu sehen, Eisentraversen an der Decke. Eine stille, pechschwarze Wasserfläche reflektiert das Licht der Taschenlampe. Hallo! Ist hier jemand? Zweite Station. Der Korridor. Es gab viele Gründe, warum wir das zur Schlagzeile gemacht haben. Schon am Tag nach dem Vorfall in Irbene, das war der 10. Februar, kamen E-Mails von Studenten der Universität von Ventspils. Und sie haben dagegen protestiert, dass ihr Radioteleskop einfach geschlossen wurde. und Soldaten das Gebiet rund um das Teleskop abgesperrt hätten. Amira Bocan ist seit 3 Jahren Chefredakteurin der lettischen Tageszeitung Die Jena. Sie hat ihre Kindheit und Jugend in Baden bei Wien verbracht. Im Internet haben wir dann auch herausgefunden, gab es gleichzeitig wilde Gerüchte über eine geheime, offenbar sehr große unterirdische Militäranlage der Russen. Und es ging auch um einen vermissten Ausländer, einen Spion der Russen. Und wir haben das natürlich nachrecherchiert und wir haben erfahren, dass Kommissar Juris Tilberg wegen eines Einbruchs im Radioteleskop ermittelt hatte. Und das war alles sehr ungewöhnlich. Ich meine, ich habe sehr lange Erfahrung im Zeitungswesen und ich wusste, da ist etwas nicht in Ordnung. Etwas ist nicht in Ordnung. Mit dieser Schlagzeile erscheint die Tageszeitung Die Jena am 11. Februar 1997. Sie löst damit in Lettland eine öffentliche Diskussion über die seltsamen Vorgänge rund um das Radioteleskop aus. 4 Tage später gibt Verteidigungsminister Kalnis eine Pressekonferenz zum Fall Irbene. Die Sperre des Radioteleskops rechtfertigt er im Interesse der nationalen Sicherheit. Außerdem stellt der Oberst Georgij Ledins als Vorsitzenden einer Untersuchungskommission vor. Oberst Ledins informiert die Journalisten über den Stand der Ermittlungen. Unter dringendem Tatverdacht steht demnach der 47-jährige Österreicher Dr. Peter Gross. Er soll sich im Keller des Radioteleskops Zugang zu einer unterirdischen Militäranlage verschafft haben, deren Existenz der lettischen Regierung bis jetzt noch nicht bekannt war. Der Mietwagen von Gross wurde in einer aufgelassenen Kaserne in der Nähe des Radioteleskops gefunden. Von Gross fehlt bis jetzt jede Spur. Стоим. Это и есть сухой док. Вот здесь ремонтировались подводные лодки. Значит, длина дока 102 метра, ширина 10 метров и 8 метров глубина по глубине канала. Wir befinden uns hier im Trockendock für die U-Boot-Reparatur. Es hat eine Länge von 102 Metern, eine Breite von 10 und eine Wassertiefe von 8 Metern. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch weitere Zahlen nennen, damit Sie sich eine Vorstellung von der Größe dieser Anlage machen können. Wir sind hier 2 Kilometer von der Ostseeküste entfernt und befinden uns 85 Meter unter der Erde. Das Wasser, das Sie hier sehen, ist Meereswasser von der Ostsee. Ein 2 Kilometer langer Tunnel führt hierher. Wir nennen ihn den Korridor. Wie können wir uns den Betrieb hier unten vorstellen? Wenn ein U-Boot angekommen ist, wurde diese Schleuse geschlossen und das Wasser abgepumpt. Das U-Boot stand dann im Trockendeck und konnte repariert oder neu bewaffnet werden. Nach dem Abpumpen war der Boden voll mit Fischen. Bis zu 1,5 Tonnen Fisch wurden hier gefunden. Deshalb nannten sie diesen Teil hier auch das Fischnest. Wenn wir annehmen, dass alle 3 bis 4 Wochen ein U-Boot repariert wurde, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Fisch hier nebenbei gefangen wurde. Если учесть, что продолжительность ремонта в доке составляла 3-4 недели, то есть практически каждый месяц здесь ремонтировалась лодка, то вот можете представить, что практически каждый месяц здесь происходила такая невольная рыбалка. Dieser Korridor beginnt hier unter die Meeresoberfläche. Dadurch war es für die Russen U-Boote möglich von Ostsee bis hierher. Also direkt unter das Radioteleskop zu fahren. Diese offizielle Version der Russen lautet, dass sie den Korridor bis 1966 als U-Boot-Basis benutzt haben. Dann war er strategisch nicht mehr wichtig. Die neuen Atom-U-Boote waren einfach zu groß für den Korridor. Also, das ist die offizielle russische Version. Die offizielle russische Version wird von vielen Letten bezweifelt. Kurz nach der Entdeckung der geheimen U-Boot-Basis werden Spuren radioaktiver Strahlung festgestellt. Erst eine Woche später bestätigt die russische Botschaft in Riga, dass im Korridor U-Boote mit Nuklearwaffen ausgerüstet wurden. Dass Peter Kross für die Russen spionierte, wird jedoch weiterhin dementiert. Зато здесь вы можете видеть бетонную обкладку стен. Толщина этой бетонной обкладки здесь в ремонтной части составляет где-то 2-3 метра в среднем. В арсенальной части, куда мы с вами перейдем, там есть до 5 метров толщина бетона. Hier können Sie die Betonwände sehen. Sie sind zwischen 2 und 3 Meter stark. Im Arsenal sind die Betonwände bis zu 5 Meter dick. Allein an diesen Details können Sie erkennen, wie gut der Korridor abgesichert war. Einerseits als Schutz gegen einen Atombombenangriff der Amerikaner, andererseits um die Außenwelt vor einem Unfall mit eigenen Nuklearwaffen zu schützen. Denn soweit wir heute wissen, wurden hier Atombomben gelagert. Vergessen Sie bitte nicht, es war der Höhepunkt des Kalten Kriegs. Die Amerikaner setzten zu dieser Zeit neue Spionageflugzeuge ein und das bestärkte Nikita Khrushchev, unterirdische Militäranlagen errichten zu lassen. Diese riesigen Räume wurden aber nicht zur Gänze künstlich aus dem Fels geschlagen. Bei den Vorarbeiten wurden Höhlen entdeckt und in die Planung einbezogen. Die Natur hat also mitgeholfen und nicht nur den Raum unter der Erde zur Verfügung gestellt, sondern auch den Schutz darüber. Denn über uns gibt es nicht nur eine Decke aus Beton, sondern auch eine aus Felsgestein. Es ist hier zwischen 80 und 120 Meter stark. Allein diese natürliche Decke bietet genug Schutz gegen die Explosion von 100 Kilotonnen Bomben. Над нами сверху, кроме бетонной обкладки, дальше идет скальный грунт. Это так называемая скальная крыша. Максимальная высота скального грунта составляет 126 метров, а в среднем 80 метров скального грунта сейчас над нами. По расчетам, именно эта скальная крыша и должна была являться природной надежной защитой при взрыве 100-килотонной бомбы. Nach der Pressekonferenz von Verteidigungsminister Kalnis bekommt der Fall auch politische Sprengkraft. Der Korridor konfrontiert die lettische Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit als besetztes Land. Also die Geschichte von Lettland nach dem Zweiten Weltkrieg fängt eigentlich mit 1939 an. Magister Rūta Paltause von der lettischen Botschaft zur bewegten Geschichte des kleinen Landes. Denn mit dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt oder als wie das in der Geschichte auch genannt wird, die Geheimprotokolle von dem Molotow-Ribbentrop-Pakt. Demzufolge ist dann Lettland 1940, am 17. Juni, dann von den sowjetischen Truppen besetzt worden. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Von den einen Besetzer wurden wir durch die anderen Besetzer besetzt. Das waren dann die nationalsozialistische Deutschland. Und die Ergebnisse diese zwei Besetzungen unter des Zweiten Weltkrieges war für Lettland wirklich verheerend. Ja, also die größten ethnischen Minderheiten, die vor dem Krieg in Lettland gelebt hatten, das waren die Deutschbalten und die Juden, die waren entweder ausgewandert oder vernichtet. Und infolge des Krieges Lettland hat ein Drittel der Bevölkerung verloren gehabt. Und nach der quasi Befreiung durch die sowjetischen Truppen 1945 kamen dann Armeeleute nach Lettland, die dann auch wirklich mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht hatten. 120.000 Letten wurden nach dem Krieg in sowjetische Arbeitslager deportiert. Die Sowjets sind bis 1994 geblieben. Auch heute leben noch Hunderttausende Russen in Lettland. Und am 23. August ist es zusammengebrochen. Ja, der ehemalige Leiter der Kommunistischen Partei von Lettland, Pugo, der hat Selbstmord begangen in Moskau. Und dann kam von oben, dann von Moskau, der Befehl zum Rückzug für die Armee. Deshalb kann man sagen, ab August 91 sind wir dann wirklich unabhängig geworden, wenn auch wir das Gefühl schon vorher hatten. Ja. Und dieses Gefühl der Befreiung, der tatsächlichen Befreiung, das war überwältigend gewesen. Но нормативное время Dieses Tor hier wird elektrisch geöffnet, während die anderen mit hydraulischen Motoren bewegt werden. Die Zeit zum Öffnen und Schließen dieser Tore betrug maximal 2 Minuten. Warum gerade dieser Bereich so abgesichert wurde, ist heute noch unklar. Auf dem Motor hier rechts wurde ein kleiner leerer Rucksack von Peter Cross gefunden. Wir wissen also, er war hier. Vielleicht suchte er den letzten Raum des Korridors, die sogenannte Zone. Die Russen haben diesen Bereich die Zone genannt, weil sich genau 85 Meter darüber das Radioteleskop Irbene befindet. Ich kann Ihnen diesen Raum aber heute leider nicht zeigen. Die Elektromotoren zum Öffnen der Tür sind noch defekt und händisch lassen sich diese Kolosse nicht bewegen. Die Tür besteht, wie Sie sehen, aus 2 Flügeln. Jeder für sich hat ein Gewicht von 10 Tonnen. Der Korridor ist kein Vergnügungspark oder ein Museum. Das ist noch immer ein militärisches Objekt, von dem wir nicht genau wissen, wovor es wirklich verwendet wurde. Und dass Peter Cross hier eingebrochen ist, dafür muss er einen Grund gegeben haben. Das sind die wichtigen Fragen, die heute noch immer nicht beantwortet sind. Am 23. Jänner 1998 schließt die Untersuchungskommission unter der Leitung von Oberst Georgi Ledins ihre Arbeit ab. Sie übergibt der Regierung einen umfangreichen Bericht, der allerdings wenig Licht in einen der spektakulärsten Kriminalfälle Lettlands bringt. Sicher ist nur, dass Peter Cross ein Einzeltäter war und das Radioteleskop nicht mehr verlassen hat. Warum Cross in den Korridor eingestiegen ist, woher er die Information über die Existenz der Anlage hatte und vor allem, wie sein Verschwinden zu erklären ist, diese Fragen bleiben unbeantwortet. Der Untersuchungsbericht wird von den Medien heftig kritisiert. Neuerlich gibt es Spekulationen über die wahre Bedeutung des Korridors. Verteidigungsminister Kalnis startet deshalb für die kritischen Journalisten eine ungewöhnliche Initiative. Chefredakteurin Amira Botschan gehört zu den Auserwählten. Wir sind dann nach Irbene eingeladen worden und waren ungefähr 35 Journalisten, sind mit dem Bus hingebracht worden, haben bei Ankunft alle Helme bekommen und sind in diesen besagten Korridor geführt worden. Wir waren alle sehr beeindruckt. Ich hatte mir diesen Ort überhaupt nicht vorstellen können und es ist eine gigantische Anlage gewesen. Natürlich war es uns nicht erlaubt, Fotos zu machen oder Filmaufnahmen, aber die ganze Führung war perfekt organisiert, mit viel Information, aber es war irgendwie zu perfekt. Ich meine, der wichtigste Teil des Korridors war einfach der, der sich da hinter dieser Eisentür befand und wir durften da nicht hin. Die wochenlangen Proteste der Studenten der Universität Ventspils haben nichts genützt. Das mit einem Stacheldraht gesicherte Gelände bleibt gesperrt. Wie zur Zeit der russischen Besatzung gehört das Radioteleskop samt Korridor wieder zu einem Militärsperrgebiet. Dieses Mal aber unter lettischem Kommando. Уважаемые пассажиры, наш самолет имеет 10 теорий. dritte Station, die Zone. August 2002. Eine Tupolev 124 landet am Bulkovo Airport in St. Petersburg, Russland. In St. Petersburg, da habe ich die Frau Bulgakova kennengelernt. Und die hat mir erzählt von dieser M1528, von dieser Baubrigade mit diesen Zwangsarbeitern. Mit an Bord die 42-jährige Wienerin Eva Binder-Gross, die Schwester des vermissten Österreichers. Und nicht nur das, die hat mir Dokumente gezeigt und Namen hat sie mir nennen können, von den Arbeitern, die dort gearbeitet haben in diesem Korridor. Eva Binder-Gross hat sich mit der Historikerin Jana Bulgakova in einem Straßencafé am Nevsky-Prospekt im Zentrum von St. Petersburg verabredet. It was organized after the 1945 when American bombed Hiroshima and Nagasaki and in 1947 Josef Stalin signed the special order to begin the building of this war object. Es wurde bereits 1945 geplant, nachdem die Amerikaner Hiroshima und Nagasaki bombardierten. 1947 unterzeichnete Josef Stalin ein spezielles Dokument, um den Korridor zu bauen. Durch die schwierigen geologischen Voruntersuchungen in Irbene verzögerte sich der Baubeginn jedoch bis 1957. Der Bau wurde von einer speziellen Einheit durchgeführt, der M1528. Dr. Bulgakova arbeitet seit Jahren an einem dunklen Kapitel der russischen Nachkriegsgeschichte, dem Schicksal der Baubrigade M1528. Sie bestand ausschließlich aus jenen Zwangsarbeitern, die im Kalten Krieg aus den sibirischen Arbeitslagern rekrutiert worden waren. Die Aufgabe der Häftlinge: der Bau von geheimen Militäranlagen. Auch der Korridor wurde von den Männern der M1528 gebaut. Beim Bau der Anlage bekam ein Arbeitstrupp immer nur den Plan von einem Bauabschnitt zu Gesicht. War der Abschnitt fertig gebaut, wurden die Zwangsarbeiter ausgewechselt und ein anderer Bautrupp, der M1528, baute den nächsten Abschnitt. Dadurch hatte keiner der Häftlinge einen Überblick über das vollständige Projekt. 1959 stießen die Bauarbeiter bei den Grabungen jedoch auf die sogenannte Zone, einen Bereich, wo sich merkwürdige Phänomene zeigten. Die Arbeiter beklagten sich über Schwindel, depressive Stimmungen und immer wieder über optische Täuschungen. Elektronische Geräte fielen regelmäßig aus und lieferten falsche Daten. Es gab keine Erklärung dafür. Sie wussten einfach nicht, was sie machten. Niemand konnte verstehen, was hier geschah. So, they didn't know what are they doing. Nobody couldn't be able to understand what are they doing. And in 1961 this complex was ended. In 1960 Nikita Khrushchev visited this complex. 1961 wurde der Bau fertiggestellt. 1960 besuchte Nikita Khrushchev die Anlage. Er machte Druck, den Korridor, trotz der Probleme in der Zone, raschestmöglich fertigzustellen. Eva Binder-Gross ist nicht das erste Mal in St. Petersburg. Sie hat seit dem Verschwinden ihres Bruders im Jahre 1997 mehrmals Lettland und Russland besucht. Dass ihr Bruder im Korridor spurlos verschwunden sein soll, bezweifelt sie ebenso wie seine angebliche Zusammenarbeit mit dem KGB. Also ich kann einfach nicht glauben, dass der Peter in eine kriminelle Geschichte verwickelt ist. Das ist lächerlich. Und jetzt das, jetzt soll er ein Spion für die Russen sein? Die Russen, die haben ja den Korridor selbst gebaut. Und dann der Schlussbericht von der Irbene-Kommission. Okay. Ich wollte einfach die Wahrheit wissen. Надо бросить якорь и переждать до утра. 27. März 2005, Halbinsel Krim, Ukraine. Eva Binder-Gross besucht die ehemalige Dolmetscherin Tatjana Belova. Sie lebt seit Jahren zurückgezogen in ihrer Datscha an der Schwarzmeerküste. Mein Vater ist 1952 als sogenannter Volksfeind zu 15 Jahren Arbeitslager in Sibirien verurteilt worden. In Workuta war das gewesen. 1960 war er für ein halbes Jahr der, Sonderbauernheit 1928 zugeteilt worden. Er ist mit den anderen Häftlingen fast eine Woche im Zug unterwegs gewesen. Erst ein paar Tage nach ihrer Ankunft haben sie herausgefunden, dass sie in Lettland waren. Doch es gab dort große Probleme. Sie haben diesen letzten Teil des Korridors, die Zone, genannt. Soweit wie ich weiß, haben dort keine elektrischen Geräte funktioniert. Auch keine Vermessungsinstrumente. Ich kann Ihnen nicht so genau sagen, was dort unten wirklich passiert ist. Mein Vater wollte nie wirklich darüber zu sprechen. Naja, jedenfalls gab es dann zwei Unfälle bei den Sprengungen. Die Bauarbeiten wurden abgebrochen und mein Vater und die anderen Häftlinge, die dort gearbeitet haben, wurden dann ein paar Tage später in einem Güterzug zu einer anderen Baustelle in der Ukraine gebracht. So war das damals. 4. Juni 2005. Eva Binder-Gross fährt zu dem Techniker Oleg Ivanov nach Kaliningrad, Russland. Der mittlerweile verstorbene Techniker führte die Delegation von Nikita Chruschtschow im Sommer 1960 durch den Korridor. Starke elektromagnetische Felder könnten für die Phänomene der Zone verantwortlich sein, so lautet eine allgemeine Theorie. Doch laut Ivanov sind in der Zone mehrmals ungewöhnliche Pulssignale empfangen worden. 1980 wurde deshalb das Radioteleskop Irbene direkt darüber errichtet. Die Sowjets wollten damit überprüfen, ob die Phänomene in der Zone von außen beeinflusst worden sind. Im Abschlussbericht der lettischen Untersuchungskommission wird dieser Zusammenhang von Radioteleskop und Korridor nicht erwähnt. Und noch ein weiteres wichtiges Detail vermisst Eva Binder-Gross im Abschlussbericht. Ich hab doch nicht gewusst, dass der Peter einen amerikanischen Pass hat. Und den Behörden in Lettland, denen war das wurscht. Nicht relevant, haben sie gesagt. Am 23. Juli 2006 besucht Eva Binder-Gross Dr. Anatol Michalkow in St. Petersburg. Er leitete ab 1981 die Kommission zur Untersuchung ungewöhnlicher atmosphärischer Phänomene. Unter Präsident Gorbatschow wurde er Direktor der russischen Raumfahrtsbehörde. Michalkow empfängt die Österreicherin am frühen Abend in seinem Palais im Zentrum von St. Petersburg. Ja, Binder-Gross war bei mir. Anfang 97. Ich habe ihren Bruder zu Wladimir Sergejew geschickt. Er war der Leiter für die Experimente in der Zone. Er lebt heute immer noch in Riga, ganz offiziell. Ihr Bruder hatte eine Aufzeichnung von einem Pulssignal, das angeblich in der Zone aufgenommen wurde. Wenn es wirklich echt war, dann war es nicht von dieser Welt. Sehen Sie, was auch immer da unten geschehen ist. Die Zone, das war immer ein geheimer Ort. Und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Endstation. Nach dem Treffen mit Anatol Michalkow fährt Eva Binder-Kross zurück in ihr Hotel. Das Pribaltiskaja ist ein riesiger 1200-Betten-Komplex, in dem sich auch ein Intourist-Reisebüro befindet. Dort bucht sie eine Fahrkarte für den Nachtzug um 23.30 Uhr von St. Petersburg nach Riga. Sie möchte Wladimir Sergejew, den Leiter der Experimente in der Zone, aufsuchen. In Riga kommt Eva Binder-Kross jedoch nie an. Die Schwester, die seit 1997 ihren Bruder suchte, gilt seit dem 24. Juli 2006 offiziell als vermisst. Die Zone. In der Reihenfolge ihres Auftretens hörten sie Werner Pöschko, El-Sayed Kandil, Lubov Makarenka, Jiri Bajew, Tamara Davidov, Amira Bibabwi, Katharina Umansky, Ruta Paltause, Jana Bulgakova, Silvia Immervoll, Tamara Baron und Laszlo Avar. Sprecher: Sandra Litomeritzky, Stefan Ortiz, Christiane von Pöllnitz, Sabine Muhar und Nikolaus Kinski. Übersetzungen: Elena Wucherer und Tamara Baron. Mitarbeit: Elisabeth Verkropp, Alois Schörkuber und Wladimir Wandhoff. Musik und Spezialeffekte: Elmar Fröschel. Studiotechnik: Hertha Werner Tschaschl. Idee und Regie: Werner Pöschko. Sie hörten eine Autorenproduktion für den österreichischen Rundfunk aus dem Jahr 2006.